Good morning, everybody. Guten Morgen an alle. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Daniel ist still cold. Daniel ist noch kalt. Wenn nicht, würde er nicht so einen dicken Pullover tragen. Mir ist schon heiß. So ist es. Wie geht's dir, Daniel, heute? Jeannie, how are you doing today? Jeannie, wie geht's dir heute? We're doing very good. Look at this. The cat is doing good. The dog is doing good. Daniel is doing good. Jeannie is doing good. I'm doing good. Allen geht es gut. Jeannie geht es gut. Der Katze geht es gut. Dem Hund geht es gut. Daniel geht es gut. Jeannie und mir geht es gut. Ich frage euch vielleicht, ob wir Christen sind. Uns geht es allen so gut. Okay, wir warten auf die Leute von YouTube, dass sie reinkommen. Ich glaube, es geht nicht, da niemand reinkommt. Wir hatten vor 10 Minuten einen Stromausfall. Okay, lasst uns anfangen. I was in my time this morning with Jesus, I was thinking about Philippians 4, verse 4. In meiner Zeit mit Jesus habe ich über Philippa 4, Vers 4 nachgedacht. Ich estava pensando em Filipenses 4, 4. Yeah, we'll fix it. A gente vai resolver o YouTube depois. So, Philippians 4, verse 4 is a Bible verse that most Christians learn to know very quickly. Philippa 4, Vers 4 ist ein Bibelvers, den viele Christen schon sehr früh lernen. Ja, aprendem com muita rapidez. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch im Herrn. But you know, I love this scripture. Wisst ihr, ich liebe diese Bibelstelle. I love it for several reasons. Und ich liebe sie aus verschiedenen Gründen. Number one, it was written from a really bad place, prison. Als erstes, weil sie an einem wirklich schrecklichen Ort geschrieben wurde, nämlich im Gefängnis. In einem guten, glücklichen Moment freudig zu sagen, ist nicht besonders schwierig. In a good happy moment, it's hard. Quando você está num momento muito feliz e bom, falar para as pessoas ou para si mesmo se regozijar não é algo muito difícil. Hey Daniel, you're going to honeymoon in Thailand. Rejoice, rejoice. Hey Daniel, du gehst in den Flitterwochen nach Thailand, also freu dich, freu dich. You got a great bonus at work, hey my friend, rejoice. Du bekommst einen fetten Bonus in deinem Job, mein Freund, freu dich. See, you know? In good moments, nobody needs to be told to rejoice. In guten Momenten muss uns niemand sagen, dass wir uns freuen sollen. But Paul said this while he was in prison. Aber Paulus sagte das, während er im Gefängnis war. So, and Paul never preached anything he didn't live. Und Paulus predigte nie etwas, das er selbst nicht lebte. So, Paul actually told the people to rejoice, which first of all means for sure he did it too. Das heißt, Paulus wies die Leute an, sich zu freuen, und das bedeutet, dass er es auf jeden Fall selbst auch tat. Entendemos que ele fazia isso. And he was obviously inspired by the Holy Spirit to write this. Und er war offensichtlich vom Heiligen Geist inspiriert, das zu schreiben. Now in the original Greek, I looked it up this morning. Im griechischen Original, ich habe das heute Morgen nachgeschlagen. Actually, it's written as an imperative, that means you have to do it. It's not something you can choose. Dort steht der Imperativ. Du, das heißt, du musst es tun. Du hast keine Wahl. O que quer dizer que isso é uma ordenança. Você tem que fazer isso. Also, mein lieber Freund, wenn du glaubst, dass die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist, dann tut es mir leid, oder eigentlich auch nicht. Aber dann muss ich dir heute Morgen sagen, du hast keine Wahl, du musst dich freuen, immer. Du musst dich freuen, immer. Because that's what the Bible says, rejoice in the Lord, always. And even repeats it again as a rejoice. Denn das sagt die Bibel, freu dich alle Zeit im Herrn. Und er wiederholt es sogar, abermals sage ich, freue dich. E ela ainda se repete, dizendo, novamente vos digo, regozijem-se no Senhor. You know, and the word always, in the Greek, it literally means all the time. Das griechische Wort alle Zeit meint tatsächlich zu jeder Zeit. Bem literal, é o tempo todo. Look, you are not told that you always have to feel the emotion of joy. The Bible never says that. Schau, das bedeutet nicht, dass du immer das Gefühl der Freude empfinden musst. Das sagt die Bibel nicht. But you are told that in every single circumstances in your life you're supposed to make the action to rejoice. Sie sagt dir vielmehr, dass du in sämtlichen Umständen deines Lebens etwas tun sollst, das deine Freude zeigt. Freude ist ein Substantiv. The word rejoice in the original Greek is not an adverb, it's a verb. Das Wort sich freuen ist im Griechischen kein Adverb, sondern ein Verb. So a verb means something you do. Das heißt, wenn man muss etwas tun. In English we say so beautiful, it's an action verb. Im Deutschen nennt man das auch ein Tunwort, ein Tu-Wort. It's a verb just so. So look, in the world, you have been commanded by the Bible, inspired by the Holy Spirit. Das heißt, die Bibel gebietet dir, inspiriert durch den Heiligen Geist, that in every single situation of your life you are supposed to have an action. Dass du in jeder Situation deines Lebens etwas tun sollst. Und zwar dich zu freuen. So what's the difference of rejoicing and feeling joy? Was ist also der Unterschied zwischen sich freuen und Freude empfinden? It's really, really simple. Das ist wirklich einfach. We're told to be thankful. Nos é ensinado a ser gratos, a sermos gratos. But we also told to give thanks in every and for everything. Uns wird aufgetragen, dankbar zu sein. Also gleichzeitig sollen wir in allem und für alles Dank sagen. It's an attitude. Give thanks is an action. Dankbarkeit ist eine Einstellung und Danken ist eine Handlung. Graças é uma ação. So I can have a general attitude of thankfulness, which is very good. Ich kann also eine generelle Haltung der Dankbarkeit haben und das ist sehr gut. Okay, auch muito bom. But even in different and difficult situations, I don't have this attitude. Aber selbst in schwierigen Situationen, in denen ich diese Einstellung nicht habe, I'm still told that I have to say thank you. Wird mir immer noch aufgetragen, Danke zu sagen. Obrigado. You see, give thanks for everything and in everything. That means it's something I do. Es heißt, gib Dank in allem und für alles. Das heißt, es ist etwas, das ich tue. So for me to rejoice, it doesn't mean I have to have any kind of emotion. Für mich bedeutet mich zu freuen nicht, dass ich irgendwelche Gefühle haben muss. But Reinhard, when I do this, I feel like a hypocrite. Aber Reinhard, wenn ich das mache, bin ich ein Heuchler. That's what a lot of people talk. Das sagen viele Leute zu mir. I feel very tempted. Can you please tell this to God who wrote this in the Bible? Because I actually didn't read the Bible. Ich bin sehr versucht, Ihnen zu antworten. Kannst du das bitte Gott sagen, der das in der Bibel geschrieben hat? Denn ich habe sie nicht geschrieben. I'm just reading it and teaching it. Ich lese es nur und lehre es. Just because this is not what I'm telling you. This is what the Bible is telling you. Nicht ich sage euch das. Die Bibel sagt das. Weißt du, was ich gelernt habe? I've learned that Christians who live by emotions never experience stable emotions. Ich habe gelernt, dass Christen, die aus ihren Gefühlen leben, niemals stabile Gefühle haben. Now, the more you learn about the heart, the more you know that emotions are very important because they're part of our heart. Je mehr du über das Herz lernst, desto mehr erkennst du, wie wichtig Emotionen sind, denn sie sind Teil unseres Herzens. So neither do we ignore emotions, nor do we suppress emotions. Das heißt, wir ignorieren Emotionen nicht, noch unterdrücken wir sie. But this is something, it's so simple and yet so powerful that I've learned. Doch ich habe etwas so Einfaches und doch so Kraftvolles gelernt. Wenn ich im Gehorsam lebe gegenüber dem, was Gott sagt, werden die Gefühle und Emotionen immer mir nachfolgen. Also schon. Ich habe zum Beispiel eine schlechte Nachricht erhalten. Heute habe ich eine schlechte Nachricht bekommen, obwohl es eigentlich keine schlechte Nachricht war. Ich saß in meinem Sessel und habe so sehr gelacht. Ich habe es Daniel geschickt und gesagt, schau es an und lache. Unsere Videoproduzentin ist so goldig. Aber irgendwie hat sie einen Fehler gemacht. She posted a YouTube on YouTube, a video on YouTube, and she forgot somehow to edit a certain part of it. Sie hat ein Video auf YouTube gepostet und vergessen, einen bestimmten Teil zu editieren, zu bearbeiten. Right, cortar uma parte que precisava ser cortada. See, let me explain something to you. Ich muss euch das kurz erklären. Hier im Studio. Sometimes when we record, there are some really bad noises, and she has to cut it out, she has to edit it. Gibt es manchmal sehr laute Geräusche, wenn wir aufnehmen, und sie muss diese herausschneiden und editieren. Essa parte para que a gente continue, para não que não atrapalhe a experiência de vocês. Fire plane, something's flying over a big, heavy, loud truck. Zum Beispiel ein Flugzeug, das über uns fliegt, oder große, laute LKWs. Ja, bem grande. So, we stop. Wir hören dann auf.

be in present and you use the word rejoice, joy or glad more than in any of the letters that you write. Wie kann man im Gefängnis sein und die Worte sich freuen, Freude oder glücklich sein häufiger verwenden als in sämtlichen anderen Briefen? Why didn't you write it to one of the other letters? Warum schrieb er das nicht in einem der anderen Briefe? For me, this is such a key of Christianity. Für mich ist das so ein wichtiger Schlüssel für das Christentum. In Christianity, victory is not because of, but in spite of. Im Christentum haben wir den Sieg nicht wegen etwas, sondern trotz etwas. Apesar de. We have a victory because everybody is happy to me and everybody is helping me. Oh, wir haben einen Sieg, weil jeder zufrieden mit mir ist und jeder glücklich ist. We have the victory because we finally solved all the problems. Wir haben den Sieg, weil wir endlich alle Probleme gelöst haben. We need to stop this kind of Christianity. Wir müssen diese Art von Christentum beenden. In spite of everything we walk through, we have the victory. Trotz all dem, durch das wir hindurchgehen, haben wir den Sieg. In spite of everything we walk through, we actually can rejoice. Trotz all dem, durch das wir hindurchgehen, können wir uns wirklich freuen. So we always have to remind ourselves. True Christian life in the New Covenant is always in spite of, not because of the good circumstances. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass wirkliches Leben im Neuen Bund immer trotz etwas ist und nicht, weil unsere Umstände so gut sind. Apesar das circunstâncias. So Paul was in prison and he 16 times used the words joy, rejoice or glad. Paulus war im Gefängnis und verwendete das Wort Freude, sich freuen und glücklich sein 16 Mal. Regozijo, alegria, gozo. You see, that's true Christian life. Das ist echtes Christsein. This is what the world needs to see, that we go through the same stuff that they go through, and yet we walk through it differently. Das muss die Welt erleben. Wir gehen durch dieselben Dinge wie sie, und dennoch gehen wir anders damit um. Nós passamos por isso com uma atitude diferente. So before we know how we can actually rejoice in every situation. Doch bevor wir wissen, wie wir uns in jeder Situation wirklich freuen können, in todas as situações, we need to understand what he says. Müssen wir begreifen, was Paulus sagt. Rejoice in the Lord. Erfreu dich in dem Herrn alle Zeit. Nos regozijar no Senhor o tempo todo. So I'm going to give a very simple example. Okay, ich gebe euch ein ganz, ganz einfaches, wirklich einfaches Beispiel. My rejoicing, not my joy, but my rejoicing, the action I do. Mein mich freuen, nicht meine Freude, sondern die Handlung, die ich tue. Regozijo, ação dinâmica que eu tenho. It has to do with the Lord, not with circumstances. Hat mit dem Herrn zu tun, nicht mit Umständen. Reinhard, wie kannst du dich in schwierigen Situationen erfreuen? Wenn du dich schlecht fühlst, wie kannst du dann sagen, meine Güte, ich werde mich freuen, das Leben ist wunderbar, danke Jesus. Ich sag dir warum. In the Lord is always in the Lord. Weil im Herrn sein immer im Herrn ist. And the Lord never changes. Und der Herr ändert sich nie. You see, many Christians live almost kind of like this. Die meisten Christen leben in etwa so. As you can see, in difficult situations, we're not so sure anymore if the new covenant really works. In schwierigen Situationen bin ich mir nicht mehr so sicher, ob der neue Bund wirklich funktioniert. We've been so used to live dominated by circumstances. We don't know what it means to be dominated by Jesus. Wir sind so gewohnt, uns von Umständen dominieren zu lassen, dass wir nicht wissen, was es heißt, sich von Jesus dominieren zu lassen. Wir werden dominiert pelas nossas circunstâncias, que a gente não sabe mais viver vendido, dominado por Jesus. Resurrection is still resurrection. Die Auferstehung bleibt die Auferstehung. Ainda é a ressurreição. You know, we don't get stuck at the cross. Wir bleiben nicht beim Kreuz stehen. Carry a cross, live by death. Trage dein Kreuz, lebe durch den Tod. We live in resurrection and ascension. Wir leben in der Auferstehung und in der Himmelfahrt. Und dieses Auferstehungs- und Himmelfahrtsleben gehört uns. Es ist immer da. Es hängt nicht von den Umständen ab. Da der Herr sich nie ändert und sich auch in Zukunft nie ändern wird und sich auch sein Wort niemals ändern wird, I'm going to choose right now to rejoice. It means, thank you, Jesus, life is amazing. Thank you. Kann ich durch alle Umstände und gehen und mich dafür entscheiden, mich immer zu freuen und zu sagen, danke, Jesus, das ist so fantastisch, danke. Muito obrigado. You know, once I've learned to actually make the action of rejoicing, how quickly my emotions change. Wenn ich gelernt habe, die Handlung, mich zu freuen, zu tun, werde ich erleben, wie schnell sich meine Emotionen auch ändern. Diese Emotionen mudam. Think, basically. If you are going through negative circumstances, überleg doch, wenn du durch negative Umstände gehst and you focus on these negative circumstances, und du dich auf sie fokussierst, a few things instantly, almost instantly happen. Passieren sofort ein paar Dinge. Muito instantâneas acontecem. And here are the few things that almost instantly happen. Und dies sind die Dinge, die beinahe augenblicklich passieren. Instantaneamente acontecem. First of all, your focus instantly changes. Zuerst einmal verändert sich dein Fokus augenblicklich. Suddenly now, because you focus on the problems and the difficulties. Und weil du dich auf die Umstände und Schwierigkeiten konzentrierst, they're actually getting much, much, much bigger. Werden sie plötzlich viel, viel größer. Not in reality, but in your perception. Nicht in der Realität, aber in deiner Vorstellung. Und deine Vorstellung ist für dich sehr real. So look what happens. Also schau, was passiert. You are right now at this moment going through a difficult time, and that's what you look at. Du gehst im Augenblick durch schwierige Zeiten und du schaust darauf. So it gets bigger and bigger and bigger and bigger. Nun werden sie größer und größer und größer. In your perception. In deiner Vorstellung. Suddenly the problems become way bigger than they actually really are. Und plötzlich werden die Probleme viel größer, als sie eigentlich sind. Okay, so what happens if in your perception the problem is huge? Okay. Und was passiert, wenn das Problem in deiner Vorstellung riesig ist? Almost instantly there is an emotion attached. Es wird beinahe sofort mit einer Emotion verbunden. The emotion of fear. Emotion der Angst. The emotion of unbelief. Emotion des Unglaubens. The emotion of doubt. Emotion des Zweifels. So yes, emotions are real, but we have actually an incredible control over our emotions. Ja, Emotionen sind real, aber wir haben in Wirklichkeit die wunderbare Kontrolle über unsere Emotionen. Wenn du lernst, über die Wahrheit zu meditieren, werden sich auch deine Emotionen ändern. Und wenn du wirklich lernst, dich zu freuen, wirst du dich anfänglich vielleicht als Heuchler fühlen. Ich sage damit nicht, dass du ein Heuchler bist. Ich sage, du fühlst dich vielleicht so. Das heißt aber nicht, dass du einer bist. Schau, wenn Leute anfangen zu deklarieren, ich bin gerecht, weil Jesus mich gerecht gemacht hat, fühlen sie sich wie totale Heuchler, denn sie sehen nur ihr Versagen von gestern. Sie sind keine Heuchler, aber sie fühlen sich so, denn das macht die Religion mit uns. Aber wenn ich mich entscheide, mich immer zu freuen, das heißt, ich bringe Freude zum Ausdruck, egal wie ich mich fühle. Dann wirst du überrascht sein, wie schnell das Gefühl der Freude deiner Entscheidung folgt. Und erinnere dich, es ist im Herrn. Und der Herr verändert sich nie, nie, nie. Ich liebe das, was in dem Psalm steht. Ich glaube, es ist im Psalm 2. Where the Bible actually says that God laughs at his enemies. Wo die Bibel darüber spricht, wie Gott über seine Feinde lacht. Und was haben wir Christen getan? Wir laufen umher und widerstehen dem Teufel. Der Teufel greift mich schon wieder an. Ich muss den geistlichen Kampf kämpfen. Bruder, zieh die Rüstung an, zieh die Rüstung an. Der Teufel wartet bereits auf dich. Wir leben so sehr auf die Umstände und den Teufel fokussiert, dass wir keine Gefühle der Freude haben, weil wir nicht gelernt haben, uns zu freuen. Was würde passieren, wenn wir lernen, das zu tun, was Gott tut, nämlich über seine Feinde zu lachen? Es gibt eine Bibelstelle. Sie ist im Buch Hiob und sie besagt, die Gerechten werden lachen über Zerstörung. Also schau mal. 36 years ago, almost in about 4 weeks, it'll be 35 weeks, it'll be 36 years ago. Vor circa 36 Jahren. And I was 6 months, 36 Jahre casado. So when I went on my honeymoon with Debbie. War ich mit Debbie in den Flitterwochen. Somebody paid us honeymoon in the Grecian island of Crete. Okay. Jemand hat uns eine Hochzeitsreise auf der griechischen Insel Kreta bezahlt. That is nochmal Ile Grega, Ile Kreta. And it was wonderful. You know, Debbie and me went there. Es war wunderschön. Debbie und ich flogen dahin. They fixed YouTube. Look at this. YouTube ist geklärt. Super. Yeah, I think it was Marcelo. I saw Messi. Okay, thank you. Obrigado, Marcelo. So look at this. Então olhe. So we are on honeymoon. Wir waren auf unserer Hochzeitsreise. And Debbie did sick. Pretty much.

so funny. Oh my God, this is so funny. Das ist so lustig. Schau dir das an. Das ist so lustig. She's such a great video maker. Look at the mistake she made. That's hilarious. Meine großartige Videoproduzentin hat einen kleinen Fehler gemacht. Das ist so witzig. I would not choose to rejoice. Was wäre passiert, wenn ich mich nicht dafür entschieden hätte, mich zu freuen? I would now be in conflict with my video maker. Ich hätte nun einen Konflikt mit meiner Videoproduzentin. I would be in conflict with our social media girl. Why did you put something on the YouTube without first making sure it's okay? Ich hätte einen Konflikt mit meiner Mitarbeiterin für die sozialen Medien. Warum hast du etwas auf YouTube gestellt, ohne vorher zu prüfen, ob es passt? YouTube saying this is a trick unstoppable. Throughout the whole day, I would have this negative stuff carrying around in my heart. Den ganzen Tag über würde ich diese negativen Dinge in meinem Herzen herumtragen. And then make another little mistake. I already felt it through my messed up heart, and it's 5 times as big. Und beim nächsten kleinen Fehler würde ich diesen durch mein verdrehtes Herz filtern, und dann wäre das Problem 5-mal größer. Ah, sie macht ständig Fehler. Why do you want to even live like this, people? Warum wollt ihr denn so leben, Leute? Ich würde heute vor euch sitzen und ein Teil vor mir wäre verärgert und der andere Teil würde ein Heuchler sein. So ein Leben macht gar keinen Sinn. So look, in prison, also schau, im Gefängnis, Paul is telling us every time do an action. Paul, weist uns Paulus an, dass wir alle Zeit eine Handlung vollbringen sollen. So, the action is you choose to rejoice, which has nothing to do with your feelings, but your feelings will also always follow your choice. Und zwar die Handlung ist, uns zu freuen, und das hat nichts mit deinen Gefühlen zu tun, sondern deine Gefühle werden immer deiner Entscheidung folgen. And it's in Christ. Und das geschieht in Christus. Ask yourself this question in every situation. Stell dir in jeder Situation einfach diese Frage. So, are you still in Christ or are you outside of Christ? Bin ich noch in Christus oder bin ich außerhalb von Christus? If you're in Christ, then what's your problem? Wenn du in Christus bist, was ist dann das Problem? You know, in Christ, I'm just doing a whole series right now for our mentoring. Ich mache gerade eine ganze Serie für unser Mentoring über das Thema in Christus. In Christ is such a powerful truth. In Christus ist so eine kraftvolle Wahrheit. But not only by faith are we in Christ and have to remain in Christ. Doch wir sind nicht nur durch Glauben in Christus und bleiben auch in ihm. But we also have to remain in Christ by our attitude and actions. Sondern wir müssen auch durch unsere Einstellung und unser Verhalten in Christus bleiben. Think about this. Überleg dir das mal. Am I inside of Christ because of the new covenant? Yes, and 1,000 times yes. Bin ich in Christus durch den neuen Bund? Ja, und 1,000 mal ja. But does it mean that I automatically always experience everything the Bible promises in Christ? Aber heißt das auch, dass ich immer alles erleben werde, was die Bibel mir in Christus verspricht? Nein. No, because if I want to experience being in Christ, I have to have the attitude, the faith and the action. Denn wenn ich erleben will, dass ich in Christus bin, muss ich die Einstellung, den Glauben und die Tat haben. Ja, so. Think about it. Überleg dir das mal. If I don't believe that I'm in Christ, then I'll experience it. Wenn ich nicht glaube, dass ich in Christus bin, werde ich es nicht erleben. But if I don't believe that if I believe that I'm in Christ, but don't act like I'm in Christ, I will also not experience it. Aber wenn ich glaube, dass ich in Christus bin und nicht danach handle, werde ich es ebenfalls nicht erleben. Because faith without works does not bring the experience. Denn Glauben ohne Werke führt nicht zum Erleben. So if I don't learn to act according to what I believe, I'm still in Christ, but it will not be my experience. Wenn ich also nicht lerne, nach meinem Glauben zu handeln, bin ich zwar immer noch in Christus, aber es wird nicht meine Erfahrung sein. So, since I'm in Christ, I can always rejoice, because I rejoice in Christ. Doch weil ich in Christus bin, kann ich mich immer freuen, weil ich mich in Christus freue. In dem Herrn. And you know, Paul obviously learned that. That's why he could write it more than in any other letter in this one letter that he wrote from prison. Und Paulus hat das offensichtlich gelernt. Darum hat er das in diesem Brief aus dem Gefängnis öfter geschrieben als in allen anderen Briefen. Ich habe all diese 16 Verse aufgeschrieben. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil schon viel Zeit vergangen ist. But it's really incredible how beautifully he paints this picture of being glad, rejoicing and having joy. You can have it in any circumstance. Aber es ist wunderbar, wie Paulus dieses Bild macht, wie wir in jeglichen Umständen glücklich sein können, uns freuen und Freude haben können. Talks about joy and rejoicing in a situation that is everything else but joyful. Und es ist so fantastisch, wie er über Freude und sich freuen spricht, und das in einer Situation, die alles andere als freudig ist. Não te dá nenhum tipo de regozijo. Look at verse 3 and verse 4 in chapter 1. Schau die Verse 3 und 4 im ersten Kapitel an. I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine making request for you all with joy. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Oração por vós em todas as minhas súplicas. Ist das nicht unglaublich? Paul prayed for the Philippians with joy. Paulus betete für die Philippa mit Freude. What would happen if Christian would not pray if they wouldn't pray with joy? Okay, was würde passieren, wenn Christen ihre Gebete nicht beten würden, wenn sie dabei keine Freude hätten? If there is no joy in the prayer, if they wouldn't pray. Wenn sie keine Freude hätten, würden sie einfach nicht beten. I've heard so many prayer complaining. Self-pity, self-focus, trying to manipulate God to do things. Ich habe so viele Gebete gehört, Beschwerden, Selbstmitleid, Selbstzentriertheit, der Versuch, Gott zu manipulieren, dass er Dinge tut. Uma tentativa de manipular a Deus para fazer determinadas coisas. How do I pray God to change this person? Wie kann ich beten, dass Gott diese Person ändert? Think about it. Überleg dir das einmal. It is unreal how many people are trying to figure out for me how they can use prayer to make happen what they want to happen. Es ist unglaublich, wie viele Menschen mich fragen, wie sie beten können, damit gewisse Dinge passieren. Sie podem usar da oração para fazer acontecer aquilo que eles querem que aconteça. And I keep telling them, I don't believe in evangelical witchcraft. I can't tell you. Und ich sage ihnen immer, dass ich nicht an evangelikale Zauberei glaube. Deshalb kann ich ihnen nicht sagen. Das ist nicht, was Gebet ist. Immer wenn Paulus an sie dachte und wie sie betete, tat er es mit Freude. Denk an deine Kinder. Unbelief, doubt, with whatever, desperation. Wenn du für deine Kinder betest, betest du dann mit Freude oder mit Unglauben, Zweifel oder Verzweiflung? Listen, when God looks at you, he rejoices over you. Hör doch, wenn Gott dich anschaut, dann freut er sich an dir. Zephaniah, I think it's chapter 3, verse 17, but I'm not 100% sure. Da steht in Zephaniah, ich glaube in Kapitel 3, Vers 17, ich bin mir nicht 1100% sicher. It's for sure in Zephaniah 3. Aber steht auf jeden Fall in Zephaniah 3. The prophet says, and God rejoices over you with singing. Der Prophet sagt, er freut sich über dir mit Singen. So mit uns mit Cânticos. Ist es Vers 17? 17. Also schau. Wenn Gott dich anschaut, was macht er? Er freut sich und er singt. Ele se regozija e ele canta. Hast du es gefunden? Okay, hör dir diesen Vers an. Lies es vor. Deus está no meio de ti. Gott, der Herr, ist in deiner Mitte, stark dich zu retten, und er freut sich über dir mit Singen. God, your Lord, is in your midst, strong to save you, and he rejoices over you with singing. So look at this, when God looks at you, he rejoices. Also schau, wenn Gott dich anschaut, freut er sich an dir. So why do we pray so many prayers where there's no joy in prayer? Warum beten wir dann so viele Gebete, in denen es keine Freude gibt? I found so many people don't even want to pray anymore because prayer has been misery and not joy. Ich kenne so viele Menschen, die gar nicht mehr beten wollen, denn Gebet war eine Qual für sie und keine Freude. Paul was in prison and he didn't waste his time, he used his time. Paulus war im Gefängnis und er hat seine Zeit nicht verschwendet, er hat seine Zeit genutzt. Er sagt, ich werde Gott danken, wenn ich an euch denke, und ich bete für euch mit Freude. Were the Philippians perfect? Waren die Philipper perfekt? Nein. But he still prayed for them with joy. Aber er hat trotzdem mit Freude für sie gebetet. Er sagte, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und schau, was er noch sagt. Ich vertraue darauf, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Guys, listen to me. Leute, hört mir zu. You of those who have children who once truly committed their lives to Jesus Christ. Diejenigen von euch, die Kinder haben, die ihr Leben einmal wirklich an Jesus Christus übergeben haben. Really stressed because of the children. Perfect. Also diejenigen, die zuschauen, haben gerade viele Sorgen wegen ihren Kindern. Ich habe gerade vom Heiligen Geist gehört, dass es viele besorgte Eltern gibt, die gerade zuschauen. So many stressful prayers. Ihr habt so viele anstrengende Gebete gebetet. Und versucht, Gott davon zu überzeugen, dass er dein Kind aus dem Chaos herausholt, in dem es steckt. Why don't you declare with children, God, you who began the good work, I I believe that you will also finish it. Warum fängst du nicht an, über deinem Kind zu deklarieren, du Herr, du hast das gute Werk in meinem Kind begonnen, du wirst es auch vollenden. Schau, Paulus war im Gefängnis, er konnte nicht zu ihnen gehen und ihnen helfen. Er konnte nur einen Brief schreiben, aber niemand weiß, wie lange der Brief brauchte, bis er bei ihnen war. But Paul clearly expressed his heart of faith that God started the work and God is going to finish it. Deshalb brachte Paulus deutlich seinen Herzensglauben zum Ausdruck, dass Gott das Werk angefangen hat und er wird es auch vollenden. Und weil ich im Glauben bete und glaube, dass Gott der Vollender des Werkes ist, kann ich nun auch mit Freude beten. I'm telling you, prayer without faith is never a prayer with joy. Ich sage euch, ein Gebet ohne Glauben ist niemals ein Gebet aus Freude. If there is no joy in your prayer, it's most likely because there's no faith in your prayer. Wenn es keine Freude in deinem Gebet ist, liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass kein Glauben in deinem Gebet enthalten ist. Trying to continue this desperate prayer and make things happen. Why don't you first fix your faith in your heart? Anstatt diese verzweifelten Gebete fortzuführen, damit Dinge geschehen, warum arbeitest du nicht zuerst einmal an dem Glauben in deinem Herzen? Wenn du wahre Zuversicht in deinem Herzen hast, wird es auch wahre Freude in deinem Gebet geben. Genau das sagt Paulus hier. Gott hat es begonnen, er wird es auch vollenden. Wann immer du betest, besteht Freude. Look at verse 18. Schau in Vers 18. Und ich werde nicht alle 16 Verse besprechen. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice. Yes, and I will rejoice. Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Denk an den Zusammenhang. Paul is in prison. Paulus war im Gefängnis. And there are now people preaching, and they actually do it from a really bad motive to upset Paul. Und nun predigen Leute und sie tun das aus wirklich schlechten Motiven. Sie wollen Paulus ärgern. Schau, was er in Vers 16 sagt. He says they preach Christ from selfish ambitions. Er sagt, dass sie Christus aus selbstsüchtigen Ambitionen predigen. Das heißt, es ging ihnen weder um Jesus noch um die Menschen, zu denen sie predigten. This is quite a strong, you know, statement. Das ist eine ziemlich steile Aussage. So in other words, people use the name of Jesus and the gospel of Jesus for selfish purposes. Mit anderen Worten, diese Leute verwendeten den Namen Jesus und das Evangelium von Jesus für selbstsüchtige Zwecke. You know, I sat and talked with the pastor. Ich habe mit einem Pastor gesprochen. That said this to me. Er sagte das zu mir. He said, I found out how to fix the financial problems in the church. Ich habe entdeckt, wie wir das finanzielle Problem in der Kirche lösen können. He said, and I thought, you know, he's finally found out to live a life of faith. Ich dachte, er hat endlich entdeckt, wie er ein Leben aus Glauben leben kann. Here's what he said to me. Doch er sagte zu mir, just get as many people saved as possible because the money comes from the people. Wir müssen einfach so viele Menschen wie möglich zu Jesus führen, denn das Geld kommt von den Leuten. Ich dachte, was? Das heißt, du predigst Jesus jetzt, damit du mehr Geld auf deinem Gemeindekonto hast? Du willst dadurch sicherstellen, dass dein Lohn immer bezahlt werden kann? Wir wissen nicht, wie viel Selbstsucht es in so vielen Bereichen von christlichen Diensten gibt. Aber schau. Paul wasn't upset, he rejoiced. Paulus war nicht verärgert, er freute sich. He even said their doing is supposed to add affliction to his chain. Er sagte sogar, dass ihr Handeln dazu dienen soll, seine Fesseln weiter Bedrängnis hinzuzufügen. Uns por amor sabendo que fui posto à defesa do evangelho. Verse 16. The last. Am Ende von Vers 16 oder 17. Affliction to my chain. Philippians 1:16. Desculpa, parte B do verso 17, ele diz, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. So, listen, Paul is literally saying, Paulus sagt buchstäblich, dizendo, there are selfish people, da gibt es selbstsüchtige Leute, preaching the gospel out of selfish ambition, die das Evangelium aus selbstsüchtigen Ambitionen predigen, ambições egoístas, and they want to make my life in prison even more difficult, give me more suffering. Und die gleichzeitig mein Leben im Gefängnis noch schwieriger machen und mir mehr Leid zufügen wollen. You know what he said?

practice now, prayers? Warum übst du das nicht schon jetzt? Just start to rejoice. Comment. Fang einfach an, dich zu freuen. And then when you go to heaven, you just continue this life of incredible, extraordinary joy. Und dann, wenn du in den Himmel gehst, setzt du einfach dieses Leben der außergewöhnlichen Freude fort. Since heaven is a place of joy, start to bring it to earth by rejoicing. Da der Himmel der Ort der Freude ist, fange an, ihn auf die Erde zu bringen, indem du dich freust. It's time for Christians to stop to be miserable and depressed. Es ist Zeit, dass Christen aufhören, unglücklich und depressiv zu sein. And to just create atmospheres of joy. Und einfach eine Atmosphäre der Freude zu schaffen. It's easy with a guy like this here. Das ist natürlich leicht mit einem Kerl wie diesem hier neben mir. When he moves out. Es wird schwer sein, wenn er auszieht. But we're gonna rejoice on December 12th too. Aber wir werden uns auch am 12. Dezember freuen. In December, the day he gets married. Da heiratet er. Even December 13th we will still rejoice when he already gone. Aber auch am 13. Dezember werden wir uns freuen, wenn er schon weg ist. That's gonna take an act of faith. Dazu brauchen wir viel Glauben. Freunde, wir lieben euch. Danke an mein Team, das immer das YouTube-Problem gelöst hat. Und wir werden morgen wieder um 8 hier sein. Bis morgen.